Trompeten und Trommeln zieht durch die Stadt. Schöne Madeln stehen am Fenster und stramm marschiert der Soldat. Habt Acht, Augen rechts gedreht, wo ein Madel steht. Jai, Mama, Terrem, Tete, von Wanda und sein Madel, was will noch mehr der Soldat? Und seine Madel, was will noch mehr der Soldat?